Ansonsten muss ich halt für heute die. Ah, da läuft eine Aufnahme, danke dir. Ansonsten muss ich für heute die Moderation halt abgeben, weil auf die Art und Weise kommen wir heute nicht mehr irgendwie sonderlich weit. Also dementsprechend werde ich mich jetzt halt verabschieden und dann mal sehr wütend meinen Netzbetreiber anrufen. Habt ihr mich noch gehört? Ich höre dich durchgängig. In 10, 12 Minuten könnte ich hier irgendwas übernehmen, aber bis dahin habe ich hier noch was wegzuschaufeln. Ich kann das nichts dazu sagen. Also ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt noch hört. Von daher muss ich jetzt an dem Fall wirklich das heute komplett delegieren. Tut mir wirklich leid, aber mit dem Netz ist das gerade einfach nicht zu machen. Geoffrey, du hast also mich auch nicht gehört, ja? Doch, ich habe dich gehört, aber ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt noch hört. Gerade vorher quasi habe ich noch 40 Minuten geredet, nachdem ihr mich nicht mehr gehört habt. Und damit ist es quasi, also ich weiß nicht, wie die Latenzen laufen. Von daher, ich muss mich für heute leider komplett ausklinken. Das läuft so heute nicht. Nur als Feedback, ich bin seit 3 Minuten drin, hab dich durchgängig gehört, wenn auch manchmal die Qualität nicht in Ordnung war. Vielleicht solltest du einfach nochmal rebooten und gucken, das neu zu starten. Vielleicht hängt's nur so temporär. Also ich habe dich auch gut verstanden. Wir haben ihn alle gut verstanden. Ich glaube, der Einzige, der ihn nicht hört, ist er selber. Was denn da los, Geoffrey? Probierst du einfach, fang an zu reden und wenn es nicht mehr klappt, dann übernehme ich. Oh, es scheint er weg zu sein. Ja, komm, legen wir los. Hat ja keinen Zweck sonst. Habt ihr alles Pad offen? Dann gehen wir mal von oben durch. Sitzung eröffnet. Organisatorisches haben wir schon durch. Dann einen Bundesbericht haben wir heute nicht, weil kein Bundesvorstand anwesend. Damit wären wir bei Baden-Württemberg. Ist jemand aus Baden-Württemberg da? Ich sehe, da steht Vertretung drin. Jemand da? Not. Dann gehen wir weiter nach Bayern. Und der Olaf da, den habe ich aber noch nicht gesehen. Sonst jemand da, der was zu Bayern sagen könnte? Ansonsten kann ich euch allen den sehr ausführlichen Bericht vom Olaf hier im Pad empfehlen. Gut, Berlin haben wir niemand, aber den Jörg habe ich schon gesehen. Aber der war eben. Ja, Jörg ist da. Jörg, du hast das Wort. Hallo, hallo, hallo. Ich glaube, der hätte nicht damit gerechnet, dass er so schnell dran ist. So, könnt ihr mich jetzt hören? Ich glaube, ich hatte hier ein technisches Problem. Wunderbar, leg los. Okay, also wir befreien uns in Brandenburg immer noch von den Abfällen der Landtagswahl, also sprich der Hohlkammerplakate. Letzte Woche Freitag hatten wir eine relativ lange Landesvorstandssitzung, in der wir unter anderem beschlossen haben, den Standort der Landesgeschäftsstelle zu verlegen. Es ist zwar noch kein neuer Standort, kein konkreter neuer Standort bekannt, es soll aber jedenfalls etwas mehr in Richtung Laufkundschaft gehen. Wir haben für diejenigen, die das nicht wissen, im Moment eine Geschäftsstelle, die im sechsten Stockwerk eines Bürohochhauses in einem Industriegebiet am Rand von Potsdam liegt, was jetzt nicht wirklich dazu einlädt, dass da mal jemand schnell vorbeischaut. Ich komme auf die Landesvorstandssitzung zu sprechen, weil wir zu ihrem Ende relativ lang gesprochen haben über die strukturelle Entwicklung des Landesverbandes Brandenburg. Wir haben, die sieht ziemlich kritisch aus, um das vorweg zu sagen. Wir haben eine Situation, oder es zeichnet sich jedenfalls ab anhand der Ankündigungen, die von den Akteuren hier, von vielen Akteuren hier im Landesverband gemacht werden, dass wir ungefähr die Hälfte von diesen Akteuren bis zum Ende des Jahres voraussichtlich verlieren werden. Das hat damit zu tun, dass sie einerseits die Landtagswahl erstmal abgewartet haben, wo sie sich auch noch aktiv im Wahlkampf beteiligt haben. Die haben aber gleichzeitig auch, das sind auch gleichzeitig Amtsträger in einigen Regionalverbänden und Kreisverbänden. Viele von denen haben angekündigt, dass sie nicht mehr antreten werden und es ist jetzt bei uns unklar, wer an ihre Stelle tritt. Also kann sein, dass jemand aus dem Busch springt. Jedenfalls ist das nicht so richtig bekannt. Wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, wie sie sich im Moment darstellt, ich habe das mal dann am Wochenende nach der Landesvorstandssitzung so demografisch überschlagen, dann würde das bedeuten, dass wir in mindestens, also dass mindestens die Hälfte der Brandenburgerinnen und Brandenburger an ihrem Hauptwohnsitz keine funktionierende Gliederung mehr vorfinden. Funktionierend heißt jetzt hier, dass die Gliederung, oder beziehungsweise nicht funktionierend heißt jetzt hier, dass die Gliederung nicht nur kommissarisch verwaltet wird, sondern auch keine regelmäßigen Crewtreffen innerhalb des jeweiligen Gebietes stattfinden. Und wenn man bedenkt, dass in den noch funktionierenden Gliederungen die Arbeit auf relativ wenig Schultern verteilt ist, dann weist das eigentlich darauf hin, jedenfalls nach meiner persönlichen Einschätzung, dass ungefähr 80% der Brandenburger Bevölkerung auch keine Crewtreffen mehr in einer zumutbaren Reichweite haben. Mir ist ein bisschen unklar, wie sich diese Situation zum Besseren wenden lassen soll. Es ist auch so, dass es hier zum Beispiel keinen Landesverband der jungen Piraten gibt. Jetzt mal völlig unabhängig davon, dass jetzt hier in der Runde vielleicht einige Leute nicht glücklich sind mit den jungen Piraten. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Und wir haben auch keine funktionierenden Hochschulgruppen mehr hier im Land Brandenburg, die in irgendeiner Form in strukturierter Weise eine Nachwuchsakquise machen könnten. Das heißt, ein Organizing, das Neumitglieder akquirieren könnte, müsste letztendlich also von den jetzt noch vorhandenen Akteuren im Landesverband ausgehen. Die Mitgliederzahl ist dafür aus meiner Sicht kein zuverlässiger Indikator für diese Entwicklung, weil von denjenigen, die gesagt haben, dass sie sich nicht weiter engagieren werden, haben einige auch gleichzeitig gesagt, dass sie zunächst mal weiter Mitglied der Partei bleiben. Und vor diesem ganzen Hintergrund sollen jetzt bei uns in den nächsten Monaten Landestreffen stattfinden. Landestreffen heißen bei uns Zusammenkünfte von Mitgliedern des Landesverbandes, die keine Parteitage sind, um darüber nachzudenken, wie man also den Landesverband strukturell reformieren kann. Ob das gelingt, steht dann auf einem anderen Blatt. Und diese ganze Situation schätze ich jedenfalls als verhältnismäßig krisenhaft ein. Und wir müssen sehen, wie es vor diesem Hintergrund eben hier in Brandenburg weitergehen kann. Ich würde jetzt erstmal eine kurze Pause machen, um zu fragen, ob es dazu Fragen gibt. Ja, direkt mal eine von mir. Also wenn wir euch von der Bundesebene aus irgendwie bei Neumitgliederakquise und solchen Dingen unterstützen können, dann tun wir das natürlich gerne. Also da könnten wir vielleicht so Sachen wie Vorträge oder so oder sowas mit organisieren und euch da helfen oder unsere Social-Media-Kanäle für euch da einsetzen. Weil was bei euch gerade im Landesverband passiert, das passiert ja auch im Großen, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch europaweit. Und wenn wir dann bei euch schon mal ein bisschen gegensteuern könnten, würde uns das, denke ich, auf jeden Fall helfen. Und wenn ihr da Aktionen plant, dann bitte an die Bundesebene kommunizieren, dass wir euch da auch irgendwie Rückendeckung geben können. Cooler Frage. Jako. Jens Gabs, ich schaffe das leider nicht mehr zu verfolgen. Projekt Piratenauto wirft seine Schatten voraus. Gab es einen Beschluss zum BEO? Was genau möchtest du wissen? Gab es eine Diskussion, also hier im Protokoll sehe ich es nicht, zum BEO? In der letzten Landesvorstandssitzung gab es die nicht, nee. Gut, okay, da muss ich gucken, dass man das zur nächsten mit reinbringt. Könntest du dich oder jemand anders, wir haben ja keinen Gensig, darum kümmern, dass das wieder hochgestreamt wird. Wir haben den Platz dafür, es muss sich nur immer jemand finden, der das streamt. Mir ist jetzt auch hier nicht klar, was du meinst. Wir haben selbstverständlich auf Landesvorstandsebene eine Generalsekretärin, da hat sich nichts dran geändert. Ach so, ja, dann weiß ich bloß nicht, ob das bei ihr oder bei dir ist. Stimmt ja, die habe ich gelöscht. Also der Bereich, der immer für Stream benutzt wurde, der ist schon in dreiviertel Jahren nicht benutzt worden. Da will ich nur jemanden drauf aufmerksam machen, dann können die anderen auch mal nachhören. Wie gesagt, ich schaff's nicht mehr. Wenn nicht, gebe ich das einfach als Eintrag ein. Ist ja alles nicht so schlimm. Und dann hätte ich noch einen Hinweis. Möchtest du den gerne haben? Ja, also ich denke, es wäre mal eine Überlegung wert, ganz allgemein bei Hinweisen, ob man sie nicht auch auf einer Mailingliste ausbreitet, damit alle was davon haben im Land. Die letzte Sache, die ich auf der Mailingliste ausgebreitet habe, ist zum Beispiel der BEO, da kam kein Rücklauf, deswegen versuche ich es dann direkt bei den Leuten. Also der Hinweis wäre, wenn du in die Historie reinschaust, du bist ja relativ neu bei uns, Ich schätze es anders ein. Uns ging es noch nie so gut, wie es jetzt geht. Allerdings ist auch eine große Wandlung zu sehen. Es ist der Stress, den wir vorher hatten, nicht mehr und ich sehe darin eine große Chance. Bitte sei nicht so traurig, dass die Leute erstmal jetzt nicht so dynamisch sind. Ich glaube, das wird sich wieder regeln. Das ist typisch für die Brandenburger. Das war's. Danke. Gut, weitere Fragen? Dann gehen wir weiter. Ganz kurz noch, wenn ich Brandenburg hier schon da habe. Jörg, es wäre ganz, ganz toll. Ich habe mehrfach Mails geschrieben in Sachen Kassenprüfertreffen, wenn ihr da einfach irgendeine Rückmeldung mal irgendwie geben könntet. Das liegt jetzt irgendwie seit 10.8. da und das wäre ganz, ganz toll. Auch wenn es eine Absage ist, ist auch in Ordnung. Aber irgendwas brauche ich da tatsächlich mal. Danke. Ja, ich gebe das sehr gerne so weiter. Ich muss zugeben, dass an dem Wort Kassenprüfertreffen springt mir sozusagen als erstes die Zuständigkeit des Schatzmeisters ins Auge, sodass ich das nicht weiter verfolgt habe. Aber wie gesagt, ich gebe es gerne weiter. Ich habe dann noch abschließend eine Mitteilung. Ich werde heute Abend das letzte Mal hier in der Polgef-Runde sein. Hintergrund ist, dass ich dem Landesvorstand Brandenburg meinen Rücktritt zum 31. Oktober 2014 mitgeteilt habe. Entschuldigung. Und der Grund dafür wiederum ist, dass ich mich in einem Parteienneugründungsprojekt beteilige, in dessen Zusammenhang es Anfang November 2014 im Land Brandenburg zur Errichtung eines Landesverbandes kommen soll. Und das bedeutet für mich zwar keinen Loyalitätskonflikt, es bedeutet aber sehr wohl einen Ressourcenkonflikt, weil ich Zeit und Anstrengung dann vor allen Dingen auf dieses Projekt Stück für Stück mehr legen werde. Und in diesem Sinne wünsche ich dann sozusagen noch einen schönen Abend. Ich habe andere Kollegen des Landesvorstandes gebeten, im Oktober hier die Sitzung nach Möglichkeit wahrzunehmen. Dann hätte ich noch eine Zusatzfrage. Okay, dann mache ich sie einfach. Das soll kein Nachtreten sein, aber trotzdem die Frage, hast du das nicht vorher gewusst? Musst du nicht unbedingt darauf antworten, vielleicht so als rotes Ausrufezeichen. Es wäre mir ganz lieb, wenn es dir ein persönliches Anliegen ist, dann das wirklich weiter zu übergeben. Denn wir haben ja dann relativ früh einen Verlust, in meiner Meinung nach, einem relativ gut funktionierenden Landesvorstand. Dazu gehörst auch du dazu, wenn ich sehe, was du über den Wahlkampf alles gemacht hast. Bitte mach einen schönen Abschluss, dass du es so weit gibst, dass deine dunklen Vorausahnungen fürs Land Brandenburg auf dieser Strecke wenigstens nicht zutreffen, dass alles, was du angearbeitet hast, dann nicht liegen bleibt, sondern irgendjemand übernimmt. Wir werden dann auch schon eine Lösung finden und viel Erfolg in deinem neuen Projekt. Ist ja ein NGO, vielleicht haben wir da wieder Kontakt. Okay, da war ja jetzt im Ursprung eine Frage enthalten. Und die Frage war, wenn ich mich richtig erinnere, ob ich das nicht vorher gewusst habe. Mir ist jetzt nicht so, also wie ich leider zugeben muss, bei fast allen diesen drei oder vier Fragen, die du jetzt an mich gerichtet hast heute Abend, nicht so richtig klar, wie ich sie zu verstehen habe. Hier wäre jetzt die Frage, gewusst wovor? Also gewusst vor meiner Kandidatur oder gewusst vor dem Wahlkampf oder so? Also das sind, es ist, ohne dass wir das jetzt hier in dieser Runde, denke ich, systematisch ausbreiten können, ist es ja kein Geheimnis, dass Neugründungsprojekte spätestens seit dem Bundesparteitag in Neumarkt virulent sind. Und ich denke, dass jetzt hier einfach eine Situation entstanden ist in den letzten Wochen und Monaten, die für viele doch das Signal gibt, dass es keinen Aufschub mehr duldet. Und das sehen wir ja, denke ich, unter anderem auch an der Gründung der neuen Liberalen. Es ist jetzt hier vorliegend so bei dem Neugründungsprojekt, an dem ich mich beteilige, dass eine organisatorische Verbindung zur neuen also weder zur neuen Liberalen besteht, ich glaube, da bin ich auch unverdächtig, noch zur progressiven Plattform. Die progressive Plattform, um das auch noch zu sagen, da ich ja dort Mitglied bin, ich habe keine Kenntnis davon, dass die progressive Plattform als solche im Moment plant, irgendwas in Richtung Parteigründung zu unternehmen. Aber ich denke, man wird damit rechnen müssen, dass diese Dinge jetzt relativ zügig gehen. Danke für das ausgiebige Statement. Ich habe es extra so gemacht, um dich nicht in die Enge zu treiben. Sowas muss nicht sein. Aber ich habe den Eindruck, dass wir in der Bundes-, auf der Bundes- oder in allen Landesverbänden und im Bund so eine Art Konsolidierungsphase haben. Und da wird uns das öfter demnächst passieren, so wie das jetzt bei uns in Brandenburg gelaufen ist. Du bist mit 100 gestartet und bist dann 2 Wochen lang 24 Stunden unterwegs gewesen. Und das sind alles so Dinge, die sind relativ normal. Ich erwarte jetzt zum Beispiel in Hessen am Wochenende, dass es sich da auch weiterentwickelt. Also ich sehe das alles nicht so schwarz und will nur ein bisschen darauf hinweisen, dass man die positiven Effekte dabei sieht. Ich sehe selbst, und so hat Seko das ja auch gesagt, bei der sich findenden Plattformgeschichte nicht nichts Negatives, sondern etwas, wenn man ordentlich miteinander umgeht, dass sich das gegenseitig befruchten kann. Ich sehe auch bei der Konkurrenz einer weiteren liberalen Partei die Potenz, dass die Bürger auf den liberal-sozialen Aspekt aufmerksam gemacht werden. Die distanzieren sich ja zum Beispiel von den neoliberalen Sachen der FDP. Hola. Yep. Und da ist schon Stopp. Also auf alle Fälle beobachtet das bitte. Es kann meiner Meinung nach uns nur nutzen. Und dir wollte ich nur die Hinweise geben, dass du dein Handwerkszeug zusammensammelst und deinem Nachfolger das vielleicht übergeben kannst. Danke dir auf alle Fälle für die kurze und intensive Zeit, die du bei uns gearbeitet hast. Ja, von mir dann auch nochmal danke, lieber Jörg. Also das hat uns sehr gefreut, dass wir dank dir ein bisschen Einblick nach Brandenburg bekommen. Sehr schade, dass sich die Wege da trennen. Wünsche dir natürlich auch viel Erfolg und damit gehen wir dann weiter zum nächsten Landesverband. Und damit wären wir bei Bremen. Wie sieht es inzwischen mit Bremen aus? Haben wir da jemanden hier? Wissen wir, wer da zuständig ist? Kann mir da jemand eine Rückmeldung geben? Okay, das wäre dann wohl eine weitere Hausaufgabe, Kontakt zum Vorstand in Bremen. Was so Mitgliederdinge und so, Tag zusammen, was so Mitgliederdinge und so anbelangt, musst du den Sven ansprechen, der hat sich da ein bisschen den Hut aufgesetzt. Und ansonsten, der erste Vorstand findet sich ja gerade noch. Ja, was politische Dinge angeht, bräuchten wir halt jemanden, der sich drum kümmert. Und da müssten wir halt einfach mal den Vorstand ansprechen offiziell und sagen, hey, wir hätten gerne einen Vertreter von euch, damit wir ein bisschen zusammenarbeiten können. Ja, aber heute nicht. Ich meine, wurden ja gerade erst gewählt und so, also gibt denen noch eine Woche Zeit. Ja, aber wir würden denen dann am besten auch gleich die Einladung übermitteln, damit die auch Bescheid wissen, dass hier sowas stattfindet. Das können die ja nicht irgendwie ahnen. Aber gehen wir weiter zu Hamburg. Haben wir aus Hamburg heute jemanden hier? Auch nicht. Damit wären wir bei Hessen. Hessen sehe ich auch nicht vertreten. Weder Vorsitzender noch PolGF. Dann Mecklenburg-Vorpommern. Da auch ein neuer Landesvorstand gewählt und da haben wir auch noch keinen Kontakt. Das wäre das zweite, wo wir uns dann auch drum kümmern müssten, dass wir für Mecklenburg-Vorpommern auch den Kontakt bekommen und jemanden einladen können hier in die Sitzung. Dann Niedersachsen. Niedersachsen hat etwas eingetragen. Ist da auch jemand da, der was vortragen mag zu dem Eingetragenen? Ja, ich hatte das eingetragen. Ich kann jetzt aber nicht für Niedersachsen insgesamt sprechen. Ich wollte nur darauf hinweisen, wir versuchen hier in Ostfriesland in Richtung Freihandelsabkommen Aktionen ein bisschen voranzugehen, machen einiges. Ich hatte auch schon in der Vergangenheit darauf hingewiesen, auf eine Aktion, mit der wir jetzt begonnen haben. Und zwar haben wir hier bei uns im Wahlkreis 2 Bundestagsabgeordnete, einen direkt gewählten und einen über die Liste. Ich habe heute dem CDU-Kandidaten, Bundestagsabgeordneten, den CETA-Vertrag übergeben, und zwar in ausgedruckter Form. Das ist natürlich ein dicker Ordner gewesen. Und auch eine Einladung zu einer Kundgebung, die wir hier am 11.10., das ist ja der europaweite Tag, unter anderem gegen die Freihandelsabkommen mit verschiedensten Aktionen. Es gab inzwischen auch eine Rückmeldung aus Hessen. Die wollen sozusagen auf diese Aktion auch aufspringen. Ich denke, das ist für uns Piraten eigentlich eine gute Gelegenheit, auf uns aufmerksam zu machen. Die Bundestagsabgeordneten anzusprechen, ist ja auch als Bürger kein Problem. Sie vertreten uns. Und ich denke, wir kommen hier mit dieser Aktion auch in die Zeitung. Es wurde auch ein Foto gemacht für die Zeitung von dieser Übergabe. Das Gespräch selbst war sehr angenehm. Ich denke, das ist auch grundsätzlich kein Problem. Aber die Diskussion muss ja weiter angestoßen werden und gerade unsere Bundestagsabgeordneten sind ja noch nicht umfassend informiert. Da können wir sicherlich ein bisschen anschieben. Und in dem Zusammenhang kam gestern, meine ich, von Campact auch eine Mail, wer es nicht mitbekommen hat. Campact möchte am 11.10. europaweit mit Unterschriften sammeln, anfragen als Alternative zur nicht genehmigten europäischen Bürgerinitiative. Ich habe den Link eingestellt. Man kann Material besorgen. Campact-Aktivisten wollen auch vor Ort unterstützen, wenn man das wünscht. Nur zur Information, wer sich das mal angucken möchte und auch am 11.10. Aktionen plant, kann hier vielleicht mit Campact auch zusammenarbeiten. Wenn Fragen sind zu diesen Aktionen, gerne. Sonst, wie gesagt, zu Niedersachsen generell kann ich jetzt nichts sagen. Ich bin da auch nicht im Vorstand und Vertreter und kriege auch längst nicht alles mit. Dann die Bitte an die umliegenden Landesverbände, also beziehungsweise an alle Landesverbände, wenn ihr die Aktion gut findet, die könnten wir auf jeden Fall auch unten in den Aktionsblock noch mit reinpacken. Dann bitte übernehmen, wenn ihr da bei der Organisation und Fragen habt, hat der Michael sich ja jetzt angeboten, dass ihr darauf hin zurückkommen könnt. Sind dann noch direkt Anfragen jetzt von den Anwesenden? Ja, ich habe was dazu, wenn ich darf. Wenn es nicht zu lange dauert? Ich bin ja normalerweise kurz. Ich habe das verlinkt auf Facebook, auf Twitter, an die AGÖA geschickt, bringe ich auch heute Abend noch rein. In Paderborn läuft die ganze Geschichte mit Campact schon und das ist eine sehr gute Sache. Und da wir ja alle was machen wollen, ob Demo oder Infostand, für den Infostand ist das gleichzeitig ganz fantastisch. Das war kurz und knackig. Gut, dann der Herr Ballerstedt wäre dann der Nächste. Der scheint entschuldigt und auch Vertretung sieht nicht so gut aus. Obwohl wir ganz viele Fragen eigentlich an den Vorstand in NRW hätten, was da gerade los ist. Gut, dann geht's weiter mit Rheinland-Pfalz. Da scheint jemand da zu sein, der uns was erzählen kann. Was ist denn da in Rheinland-Pfalz los? Wo ist denn euer Vorstand hin? Was möchtest du zu NRW wissen? Unterschiedliches, aber das wird ja in der Vorstandssitzung in NRW dann nochmal besprochen. Die läuft gerade parallel. Die läuft hoffentlich nicht parallel. Die läuft morgen, soweit mir bekannt. Aber gut, brauchen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren. Ah, jetzt stimmt. Rheinland-Pfalz. Flo und sein Fachwissen. Rheinland-Pfalz ist dran. Ja, schönen guten Abend. Wir hatten letztes Wochenende ein Barcamp. Wir sind ja immer noch dran und probieren den Wahlkampf, den Landtagswahlkampf 2016 in Form einer Projektarbeit anzugehen. Waren da ein bisschen in ein Loch gefallen, als wir probiert haben, diese Sachen über Mumble, über Mailinglisten und so weiter vorzubereiten und auszuarbeiten. Was ich sagen kann, ist, es geht einfach nichts über ein Real-Life-Treffen, um solche Themen auszuarbeiten. Wir haben also, wir sind ja in unserer Orga-Struktur so weit, dass wir die Grundthemen in einer Landtagswahl-Umfrage ausgearbeitet haben. Zu diesen Grundthemen haben wir angefangen, Aktionen zu sammeln. Das heißt, wir wollen den etwas anderen Wahlkampf machen. Eventuell verzichten wir auf jede Menge Flyer. Wir verzichten vielleicht sogar auf die normalen Plakate und werden einfach die Sache in zwei oder drei Aktionen stecken, die wir entsprechend groß aufzubearbeiten. Also die wir vorbereiten, die dann vielleicht mit großen Pappmasche-Collagen auf ein paar Marktplatz, die auch ruhig 4, 5, 6 Meter hoch sein können, irgendwie illustrieren, also visuell darstellen. Und für diese Sachen Themen zu finden, Aktionen zu finden, da sind wir gerade in der Vorbereitung. Das Barcamp war da eine super Sache für. Wir haben in verschiedenen Thementeams gearbeitet. Wir haben wirklich gute Aktionen, lustige Aktionen, freche Aktionen, spinnerte Aktionen gefunden. Dies natürlich jetzt gilt auf Machbarkeit zu prüfen, die es jetzt gilt auf Öffentlichkeitsakzeptanz zu prüfen, ja, und dies dann natürlich gilt umzusetzen. Das heißt, wir haben einfach gemerkt, dass diese Mumble-Sitzungen, diese Mumble-Vorbereitungen eigentlich von einer Handvoll immer gleicher Leute geschieht, auf Barcamp aber frischer Wind dazukommt. Und gerade bei solchen Sachen ist frischer Wind ganz wichtig. Gut, unsere nächste Aufgabe wird sein, oder die nächste, während wir diese Themen jetzt weiter bearbeiten, während wir diese Aktionen planen, prüfen, klassifizieren. Ich würde da gerne ein Raster für erstellen, der es auch bewertet. Werden wir zwei neue Teams gründen. Das heißt, eins nennt sich das sogenannte Feuerwehrteam. Das Feuerwehrteam wird bei uns für da sein, um die Arbeiten, die aktuelle Politik zu beobachten. Diese aktuelle Politik bedeutet einfach die Medien für das Land LP, den Landtag zu beobachten, kommunale Arbeiten zu beobachten, mit unseren Kommunalpolitikern ein bisschen zu sprechen, diese Sachen aufzuarbeiten und diese Sachen dann an das nächste Team, das Öffentlichkeitsarbeitsteam, weiterzureichen. Unsere nächste Aufgabe ist übernächstes Wochenende, am 12. wieder ein Real-Life-Treffen. Dort werden wir die Arbeit des Öffentlichkeitsteams probieren, auch etwas anders zu managen. Also nicht mal diese üblichen 0815 Pressemeldungen, obwohl uns klar ist, dass von der Presse sowas wünscht ist. Aber was nützt es uns? Wir sehen es im Bund, wir beobachten es in vielen anderen in Landesverbänden, als auch bei uns. Selbst wenn man täglich Pressemitteilungen rausgibt, es erscheint auf unserer Homepage, aber nicht die wenigsten in der Presse. So, deshalb sind wir der Meinung, wir könnten ruhig etwas frecher werden, etwas aggressiver werden in unserer Vorstellung. Wir probieren das jetzt mit den Presseverantwortlichen ein bisschen aufzuarbeiten, dass wir nicht zu weit über die Stränge schlagen, dass der auch noch sagen kann, ich vertrete das trotzdem noch mit, dass das an die Medien rausgegeben wird. Das ist der nächste Schritt. Hat soweit einer Fragen zu diesem Projektplan Landtagswahl? Fragen? Aber ich wollte nur kurz anmerken, dass ich sehr erfreut bin, dass die Pressemitteilungen des Landesverbandes in Zukunft nicht mehr mit "Wir sind sehr erfreut" beginnen. Zum Beispiel. Also nein, es gibt ja auch dieses übliche, ich weiß, dass das von der Presse vorgegeben ist, das Grübliche, dieser Zitat kommt dann da rein, kleiner Vorspann, Zitat, aufgebaut und am Ende darf dann noch ein bisschen was geschehen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, es anders zu machen, wir werden es probieren. Gut, dann... Ich darf noch eine kleine Anmerkung gerne vielleicht. Ja, immer. Ich bin kein Presseprofi, das sage ich gleich vorab, aber ich habe es heute auf Twitter wieder gesehen, wie ein Mensch den Landesvorstand Berlin anflankte, er möge doch mal aufhören, seine PMs zu schicken und ihn zuzuspammen und die Pressearbeit bitte mal umzustellen. Ich habe mit einem anderen Medienvertreter kürzlich sehr intensiv mich auseinandergesetzt und unterhalten, der dann auch mal ein bisschen von seiner Seite oder Sicht aus gesagt hat, was bei uns falsch läuft. Und ich würde mir wünschen, dass wir mal über PMs hinausdenken und nicht immer PM als Allheilmittel und Wundermittel, egal wie sie jetzt geschrieben sind, sehen. Ich glaube, wir sollten mal versuchen, die Presse tatsächlich mehr über andere Kanäle anzusprechen, als alle unsere Energien oder die vorhandenen Ressourcen nahezu sämtlichst und besonders in PM zu setzen. Weil ich glaube, du hast es ja eben im Grunde auch bestätigt und auch auf der Bundesebene zeigt es sich, PM sind da nicht immer unbedingt das Mittel der Wahl. In der Fraktion, unser Pressesprecher persönlich hält auch nicht so viel von PM. Und unser Weg, Dinge in der Presse zu platzieren aus der Fraktion heraus, ist auch nicht immer unbedingt dieser Weg, sondern sind eher tatsächlich doch in der Mehrheit eher andere Wege. Und da vielleicht einfach nochmal auch ein bisschen in andere Richtungen denken und sich nicht zu sehr auf PM versteifen. Danke. Muss ich gleich einhaken. Als Pressemensch absolut gebe ich 1000%ig recht. Macht viel mehr Sinn, jemanden mal schnell anzurufen, schnell eine Mail einfach privat zu schreiben, den Menschen auf Twitter anzusprechen. Sehr erfolgreich, habe ich oft gemerkt. Absolut gebe ich da Solskin 100%ig recht. Also die Energie können wir uns sehr, sehr häufig sparen. Auch diese ganzen Zeitschleifen und Ressourcen, die das alles frisst. Steht in keinem Relation zu dem eigentlichen Aufwand. Also wirklich absolut recht geben. Weitere Fragen an Rheinland-Pfalz? Also ich würde gerne noch einen Hinweis hier aus Ostfriesland geben zu diesem Thema. Wir sind hier nicht im Rat, trotzdem im Moment jede Woche in der Zeitung durch unsere Aktion. Und ich möchte sehr anraten, dass die Kommunalpolitiker oder die Piraten vor Ort einmal die Redaktion der lokalen Zeitung einfach anrufen. Sagen, wir planen das, wir können darüber berichten, habt ihr Interesse? Und in der Regel ist da Interesse vorhanden. Die Pressemitteilung selbst finde ich schon nicht schlecht, weil sie uns zwingt, ein Thema sehr exakt zu bearbeiten und zu formulieren. Nur mit dem Verschicken erreichen wir dann in der Regel erstmal nichts. Wir sollten die Themen aufgreifen und wirklich direkt an die Presse geben, vor allen Dingen an die Lokalredaktion. Wir sind ja bundesweit gut vertreten. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Rheinland-Pfalz ist, aber wie gesagt, wir haben hier Kontakt zu inzwischen 3 Zeitungen in Ostfriesland, obwohl wir nirgends im Rat sind. Das funktioniert sehr gut, wenn man einfach mal die Redakteure anruft und sie freundlich auf Dinge hinweist. Danke für die Hinweise. Ist bei uns eigentlich genauso in der Mache. Das heißt, ich habe das vielleicht eben ein bisschen falsch rübergebracht. Das heißt nicht nur, dass wir die Pressetexte anders machen wollen, sondern wir werden auch wesentlich weniger machen. Und was wir machen, werden wir gezielter machen und auch mit Aktionen begleiten. Und ja, wir sind in der Lage, halt mit 2 Journalisten im Landesverband, die etwas inaktiv sind, aber die sich bereit erklärt haben, jetzt ein bisschen aktiver zu werden, uns da die Tipps zu geben. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, dass man Aktionen in die Presse bringt. Aber wie gesagt, wir werden auch das PM, das heißt ja auch Öffentlichkeitsteam, wird nicht mehr ein reines Presseteam, sondern das wird die Social Media, da werden Videogruppen, kleine Trailer und solche Sachen mit drin sein. Wobei die PMs sich dann aus den Aktionen entwickeln werden. So ist es geplant. Ob es dann bei rumkommt, das haben wir übernächstes Wochenende. Da sind die beiden Journalisten mit bei und die werden ihre Meinung dazu sagen und wir werden unsere Meinung sagen und ich hoffe, wir kommen da auf einen einigermaßen Nenner, der unsere Arbeit ein bisschen nach vorne bringt. Könnten die Cupcake und die Solzken das vielleicht ein bisschen ausformulieren, was da an alternativen Möglichkeiten zur Verfügung steht und das möglicherweise auf der Wiki-Seite der SG Presse unterbringen, sodass man da ein Nachschlagewerk hat? Kann ich gerne machen. Wer würde halt einfach mal auch eine gewisse Schulung auch mit, also von meiner Seite her beinhalten, weil ich einfach sag, ich würde euch gerne mal all die Möglichkeiten aufzeigen, mit deren momentan PR gemacht wird und davon ist die Pressemitteilung nur noch ein winzig kleiner Teil. Aber ich weiß halt nicht, ob das irgendwie Sinn macht, wenn ich das einfach nur niederschreibe, ohne, weil das alles doch ziemlich erklärungs- und anwendungsbedürftig wäre. Okay, dann verlasse ich das Thema Wahlkampf, Barcamp-Themen. Ganz kurzer Satz noch zum Beo. Also wir haben auf dem Barcamp auch BO-Akkreditierung angeboten. Wir waren in Rheinland-Pfalz noch nicht stark, waren, glaube ich, vor diesem Barcamp bei 25 Leute, sind aber jetzt bei 60. Also wenn man Veranstaltungen der Piraten macht, bietet BO an, kann man mit ein bisschen Geschick, wir hatten so einen kleinen Flyer vorbereitet, was heißt ein Flyer, einfach einen Zettel vorbereitet, was BO ist, dass jeder mitmachen sollte. Und ich wüsste gar keinen, der gesagt hat, nein, ich lasse mich nicht akkreditieren. Dann noch abschließende Fragen zum Beispiel zum BO an Rheinland-Pfalz oder können wir weitergehen ans Saarland? Anscheinend nicht. Saarland scheint auch niemand da zu sein. Gleiches gilt für Sachsen, oder? Dann geht's weiter nach Sachsen-Anhalt. Tun auch Dinge, wie ich hier sehe. Und damit wären wir bei Schleswig-Holstein. Ja, ich sehe gerade, Kati ist noch taubstumm, ist wahrscheinlich am Telefon, das dauert dann bei ihr meistens länger. Wir haben unsere Ratsfraktion in Kiel verloren, für uns als Vorstand auch sehr überraschend. Wir haben also am Abend vorher von dem Austritt erfahren. Die haben praktisch um Mitternacht zu einem Pressegespräch eingeladen für einen Freitag. Ich selbst war am Freitag im Landrat, ohnehin im Landtag und habe da die vorbereitete Pressemitteilung schon vom SSW bekommen, sodass wir auch zu dem Pressegespräch dann schon gleich darauf reagieren konnten. Der Austritt und Übertritt in den SSW ist meiner Ansicht nach, hat es nichts mit der aktuellen politischen Auseinandersetzung zu tun. Der SSW hat die Situation in Kiel, dass die zwei Ratsfrauen haben, wo es einen fürchterlichen Zickenkrieg gegeben hat, den ist die Fraktion um die Ohren geflogen. Die sind also beide fraktionslos und der Plan war wohl, dass die beiden dann als weißer Retter die Fraktion des SSW wieder vereinen und dann dadurch auch in der Regierungskooperation sind. Das hat sich offensichtlich nicht so ergeben, denn im Ratssystem, Informationssystem der Stadt Kiel gibt es weiterhin keine SSW-Fraktion, wie angekündigt war. Es gibt jetzt eine neue Kieler Förde-Fraktion, was auch immer. Für den Stammtisch in Kiel bedeutet das, dass die Leute, die aktiv waren in den Ortsbeiräten, in den Ausschüssen, dass die nicht mehr mitarbeiten dürfen im Rat. Es bedeutet aber auch, habe ich schon von dem einen oder anderen gehört, die sich zurückgezogen haben aufgrund der sehr eigenwilligen Arbeit der beiden Ratsherren, dass die wieder zum Stammtisch kommen werden und sich freuen. Also muss man sehen, wie es wird, aber im Moment bin ich doch ganz hoffnungsvoll, dass es eher einen Aufbruch geben kann, was für uns natürlich schade ist, dass wir in der Landeshauptstadt nicht mehr im Rat vertreten sind. Von der Presse her hat es nur die Kieler Nachrichten gebracht, weil das natürlich die Hauspresse ist für Kiel. Ansonsten haben die beiden sich auch dahingehend überschätzt, dass sie sich für wichtiger gehalten haben als den Innenminister, der am Tag vorher zurückgetreten war. Insofern war die gesamte schleswig-holsteinische Landespresse im Landtag und nicht zu dem Pressegespräch mit RSH, ist einer der größeren privaten Sender hier, haben der Kreisvorsitzende und ich noch gesprochen im Landeshaus. Die haben aber auch gar nichts zugebracht, soweit ich das mitgekriegt habe. Also weder in den Nachrichten noch am Sonntag, da sind nochmal so 2 Stunden Politik vormittags, habe ich nichts von gehört. Verlust des Innenministers. Der Innenminister ist zurückgetreten. Insofern war eine Pressemitteilung von uns ganz interessant, die nicht gebracht worden ist. Die ist eine Woche alt. Da haben wir dem Innenminister vorgeworfen, sich ausschließlich auf Wohnungsbau zu konzentrieren und andere Initiativen, die er zum Teil selber angekündigt hatte und nicht durchgezogen hat, nicht weiterverfolgt hat oder Initiativen der Piraten blockiert hat oder verzögert hat. Und dass wir also der Meinung sind, wir brauchen zur Sicherung von Dauerwohnraum weitere Mittel und nicht nur der Neubau von Wohnraum. Er ist jetzt in die private Wirtschaft gewechselt. Und zwar genau in dem Bereich Wohnungsneubau. Kurz gesagt, er hat in den letzten 2 Jahren vorbereitende Lobbyarbeit gemacht und dafür 180 Millionen an seinen jetzigen Arbeitgeber ausgegeben an Landesmitteln. Wir haben daraufhin, unsere Fraktion, direkt am Freitagmorgen noch einen Gesetzentwurf zur Karenzzeit eingebracht, nachdem Herr Stegner sich auch sehr entrüstet hat in einer Pressemitteilung über seinen ehemaligen Minister. Müssten die eigentlich zustimmen, sag ich mal so. Ansonsten würden sie sich endgültig blamieren. Die Frist lief ab am Freitag um 12 Uhr für die nächste Plenarwoche. Das war also gleich das Erste am Freitagmorgen. Wir waren die Ersten und die SPD wollte diese Woche, glaube ich, nachziehen. Aber ist für uns ja auch ganz wichtig, ist ein Thema aus dem Bundestagswahlprogramm, dass wir das für uns reklamieren können und sagen, wir waren die Ersten, wir haben es gemacht. Dann habe ich heute noch ein paar Telefonate geführt, noch nicht mit den Bremern, weil ich jetzt auch nicht weiß, wer da ist. Aber es gibt sehr viele Angebote im Mumble auf Sitzungen und so weiter, was den Wahlkampf in Hamburg angeht. Auch sehr viele Angebote schon von Schleswig-Holstein. Das Gleiche gilt für Bremen. Die sind etwas später, glücklicherweise, was das Wetter angeht und haben eine Besonderheit. Wir haben 2-mal die Chance, die 5%-Hürde zu bekommen, und zwar einmal in Bremen und einmal in Bremerhaven. Bremerhaven hat knapp 90.000 Einwohner, ist relativ konzentriert, hat also kaum oder keine Dörfer außenrum. Eigentlich müsste es möglich sein, mit Unterstützung aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, dass wirklich jeder Bremerhavener zumindest einen Flyer im Briefkasten hat. Das sollte zu schaffen sein. Ich hoffe, dass die Bremer sich aufrappeln, sich organisieren und ein gutes Konzept machen für ihren Wahlkampf, wie sie ihn führen wollen. Und ich denke mal, dass aus Schleswig-Holstein und auch aus den anderen Bundesländern, umliegenden Bundesländern, dann auch ordentlich Unterstützung kommen kann für den Wahlkampf in Bremen. Übermorgen ist ein runder Tisch zum Fracking. Da hat die Fraktion zu eingeladen, Bürgerinitiativen und Bürger. Dann sind wir bei den LPT vorzubereiten. Da habe ich jetzt noch auf dem Zettel stehen, ich würde gerne Satzungsänderungen vorschlagen, die den BEO ermöglichen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kann ich in Bayern und Niedersachsen abschreiben. Die haben das, glaube ich, schon in der Landessatzung. Und es laufen die Vorbereitungen für einen Aktionstag zu TTIP und den ganzen anderen Verträgen in Kiel. Dann mal vielen Dank für deinen Bericht. Fragen an Schleswig-Holstein. Ja, runder Tisch Fracking. Ich bin am Wochenende jetzt beim Bundestreffen in Borkum gegen Fracking. Ich weiß nicht genau, was das für eine Veranstaltung ist. Ich sage, naja, unten noch etwas. So, es gab ja den Panorama-Bericht und es fing ja die Diskussion an, dass man mehr auf die Wissenschaft oder die Wissenschaft fordert ein, dass man mehr auf sie hört. Trotzdem gibt es ja gute Gründe gegen das Fracking. Ich möchte das jetzt gar nicht hier im Einzelnen diskutieren. Ich würde mich nur freuen, wenn wir da ein bisschen in Kontakt bleiben und uns austauschen können. Wer ist der Ansprechpartner bei euch in Schleswig-Holstein? Also gerade wenn ich dann aus Borken am Wochenende zurückkomme, wäre es vielleicht ganz geschickt, sich auszutauschen. Bei uns wäre also vom Landesverband von den Piraten wäre die Gabi. Kann ich dir mal die, wie heißt sie weiter? Mal gucken, ist jemand noch von uns da? Nee, weiß ich nicht, Gabi heißt sie. Und aus der Fraktion halt Patrick und Angelika. Wer eher, Patrick oder Angelika? Am Wochenende irgendeine Veranstaltung oder wo? Nee, Ansprechpartner insgesamt für Fracking. Ach so, ja. Wobei, die sollst mal nachfragen könnte. Ach nee, du arbeitest nicht im Moment, ne? Frage ich übermorgen mal, ob die von dem Bundestreffen wissen, ob da vielleicht einer von den beiden hinfährt. Du kannst auch immer gerne sicher im Bereich Fracking den Andreas Halle anschreiben, dessen Adresse du auch haben dürftest und der ja auch in der AG Energie ist. Der ist da, auf jeden, den erreichst du unter Umständen auch oder kriegst du schneller zu fassen als Angelika oder Patrick. Ja, ist in Ordnung. In der Teilnehmerliste für Borken habe ich keinen aus Schleswig-Holstein gesehen. Und du bist ganz, ganz schwer zu verstehen. Vielleicht kannst du ein wenig lauter dein Mikro stellen oder so, das wäre toll. Für den Event war anscheinend niemand aus Schleswig-Holstein angemeldet, von denen, die er als Fracking-Piraten identifizieren konnte. Wäre vielleicht auch noch, wenn ihr da sehr aktiv seid, eine Möglichkeit, wenn wir nochmal einen Link zu dem Event bekommen, wenn ihr da noch was tun wollt. So, weitere Fragen an Schleswig-Holstein. Ich hätte noch eine kurze Frage an dich, Christian, nochmal zu dem Rücktritt der Ratsfraktion. Weißt du, was jetzt mit... Wie heißen diese Bürgervertreter nochmal, die Ehrenamtlichen? Mir fehlt gerade der Fachterminus. Was ist jetzt mit denen? Können die das irgendwie weitermachen oder wie ist da der Status quo? Gegebenenfalls müsste man bestimmte Punkte rechtlich überprüfen. Die Fraktion ist formal umbenannt worden und nicht aufgelöst und neu gegründet, insbesondere weil ich weiß nicht, was beim SSW los ist. Also aufgenommen worden in den SSW sind sie. Zur Bildung der Fraktion hätten alle Ortsverbände zustimmen müssen. Zwei haben, vom Rest weiß ich es nicht. Da die sich jetzt nicht SSW-Fraktion nennen, vermute ich mal, dass da doch ein Ortsverband was gegen hatte. Zumindest der Landesverband war auch sehr skeptisch. Das heißt, wenn die Fraktion umbenannt ist, können sie diejenigen, die ohne Stimmrecht sind, zurückberufen. Diejenigen, die mit Stimmrecht sind, die werden von den Fraktionen vorgeschlagen und von der Ratsfraktion bestimmt. Das heißt, die können sie erst zur nächsten Ratssitzung zurückziehen. Die Frage stellt sich aber, sie haben dem Ratspräsidenten mitgeteilt, dass es eine Fraktionssitzung gegeben hat und man hat dann abgestimmt und hat die Leute zurückberufen. In der Gemeindeordnung von Schleswig-Holstein ist festgehalten, dass diese Mitglieder Stimmrecht in der Fraktion haben können. Das kann man in einer Geschäftsordnung festlegen, die man aber nicht schriftlich machen muss. Auch das steht in der Gemeindeordnung. Die haben aber in der Vergangenheit abgestimmt. Wäre unter Umständen rechtlich zu überprüfen, ob dadurch, dass die in der Vergangenheit mit abgestimmt haben, davon auszugehen ist, dass es eine, wenn auch nicht niedergeschriebene Geschäftsordnung gibt, die den bürgerlichen Mitgliedern ein Stimmrecht in der Fraktion gibt, dann wäre die Abstimmung der beiden alleine ungültig, wenn sie sich nur umbenannt haben. So ganz sauber ist das nicht. Interessantes Thema, aber wir gehen dann jetzt trotzdem weiter zu Thüringen. Der Klaus wollte uns da was erzählen. Hallo, schönen guten Abend. Lauter, lauter, lauter, Klaus. Lauter, jetzt besser? Ja. Okay, muss ich etwas lauter sprechen. Kurz aus Thüringen, viel gibt es hier zu berichten. Bei uns im November, Anfang November, wird es einen Parteitag geben, auch mit Landtagswahlen. Da ja wie bekannt, wie Bernd als im Bund und wahrscheinlich und bei uns als Landesvorsitzender, also neue Vorstand, wieder sich zusammensetzt, wird sich noch zeigen. Denn so ein bisschen politisch direkt nach der Landtagswahl ist der komplette Vorstand im Kreisverband Altenburg der Schloss zurückgetreten, weil dort dann ihrer Meinung nach eben keine Basis mehr vorhanden war, also keine Basisberater mehr, sondern die da im Grunde genommen Alleinkämpfer waren und die haben gesagt, nur als Vorstand oder so, sie brauchen keine Vorstandsposten, wenn da nichts gibt. Das hat zur Folge, dass im Augenblick nach Satzung der Landesvorstand kommissarisch eben diesen Kreisverband die Leitung übernommen hat. Nach Satzung muss entweder Neuwahlen oder über Auflösung entschieden werden. Das kann aber nur erstmal eine Kreismitgliederversammlung machen und diese Kreismitgliederversammlung ist mittlerweile auch satzungsgemäß und fristgerecht einberufen und dann wird man sehen, was da rauskommt. Soweit aus Thüringen. Fragen an Thüringen? Keine Fragen an Thüringen. Dann viel Erfolg mit eurem Kreisverband und vielleicht auch in Thüringen über Neumitgliederakquise nachdenken. Und damit würde ich dann zu den Themenbeauftragten gehen. Bruno haben wir schon entschuldigt. Wie sieht's mit Sozial aus? Haben wir da jemanden da? Wenn ich nur kurz einen Nachtrag zur Neumitgliederakquise für Thüringen, kann man sagen, auch nach der Landtagswahl und nach dem ganzen anderen. In Thüringen sind keine Austritte zu vermelden, aber vereinzelte Eintritte, Wiedereintritte und auch Nicht. Dann hoffen wir, dass ihr da einen positiven Trend ans Laufen bekommt. So, damit zur Sozialpolitik. Da schreibt auch schon jemand was, aber sag uns doch was dazu. Jetzt habe ich ihn verschreckt, oder sie. Gut, dann gehen wir weiter zur Gesundheit. Gesundheit, ist da heute jemand da, der berichten könnte? Auch nicht. Der Bernd Schreiner ist heute Abend nicht anwesend. Und tut bestimmt ganz fleißig Dinge. Dann geht's zu Energiepolitik und da kommen wir dann wieder zum Michael. Go! Ja, kurzer Hinweis. Ich habe schon alle Regler hochgeschoben für mein Mikro. Hier gibt es ein technisches Problem mit dem PC. Ich hoffe, dass ich trotzdem halbwegs verständlich rüberkomme. Ganz kurz. Thema Elektromobilität. Wir hatten auf unserer Bundesseite inzwischen zwei Veröffentlichungen zu dem Thema. Wir versuchen als AG das zu pushen, werden nächste Woche auf der AG-Sitzung darüber reden, ob wir nicht ein Positionspapier zur Elektromobilität formulieren, denn die Elektromobilität ist aus unserer Sicht ein ganz wesentlicher Bestandteil der Energiewende, wird so noch gar nicht in der Richtung diskutiert, muss aber dringend aus unserer Sicht passieren. Und das wäre dann ein Positionspapier, was wir auch als Antrag für den BO dann formulieren würden. Dann gab es eine Anfrage von Frank Steinert, Blogbeitrag zum Klimaschutzgipfel in New York. Drei AGs wurden angefragt, wir auch, Landwirtschaft, wir und Umwelt, genau die drei. Es gibt auch dazu ein PET. Wir haben da auch einiges eingestellt. Ich hatte gehofft, dass Birgit heute da ist, weil das PET ist noch rudimentär. Das muss noch jetzt zu einem Beitrag formuliert werden, vielleicht mit Unterstützung unserer SG Online-Redaktion. Federführend, aber sollte das der Frank machen. Oder eben aus dem Bereich Umwelt, wobei ein Beschluss vom Klimaschutzgipfel war ja, dass für den Wald mehr getan werden sollte, Wiederaufforstung etc., also Landwirtschaft, AG Umwelt sollten hier federführend das formulieren. Wie gesagt, wir haben da ein paar Gedanken mit eingebracht. Und dann hatte ich ja schon kurz gesagt, am Wochenende ist ein Bundestreffen in Borken. Anti-Fracking-Bewegung. Ich habe anhand der Einladung nicht feststellen können, was das genau für eine Organisation ist. Hintergrund ist der Thomas Blechschmidt, auch Koordinator unserer AG, ist Mitglied in dem Arbeitskreis. Für ihn ist das ein bisschen weit, deswegen fahre ich gerne nach Borken, um die Leute kennenzulernen, mal zu hören und vielleicht das eine oder andere an Gedanken da auch mit einbringen zu können. Und wie gesagt, ich würde mich hinterher eigentlich gerne auch mit Schleswig-Holstein kurzschließen, weil ihr in Schleswig-Holstein ja auf Landes- und Bundesratsebene schon massiv vorangegangen seid und das weiter anschiebt mit den Grünen. Es ist sicherlich ein Thema, was wieder an Fahrt aufnehmen wird. Denn dass nun ausgerechnet die Wissenschaft spricht, der vom BGR, Bundesanstalt Geowissenschaften und Rohstoffe, hier massiv in die Presse geht und Druck auf die Politik ausübt, mit dem Tenor, dass Fracking wissenschaftlich gesehen durchaus akzeptabel ist als Technologie. Das hat sicherlich einen Hintergrund und hier sollten wir gegensteuern. Es gibt auch gute Argumente dafür, dass auch wenn das technisch oder wissenschaftlich durchaus rechtfertigen wäre, es keinen Grund gibt, auf Fracking als Technologie zurückzugreifen. Aber dazu dann vielleicht mehr beim nächsten Mal. Wir sind gespannt und denkt bitte daran, immer schön die Bundesebene mit einzubinden bei euren Aktionen und damit wir auch darüber berichten können, weil das sind wichtige Themen, die ihr da vorantreibt. Zu dem Blogpost bitte am besten eine Mail auf die Online-Redaktion, Mailingliste mit dem, was ihr bisher am Text habt und mit der Bitte um Mitarbeit. Da wird sich vielleicht der ein oder andere Pirat finden, der euch da unterstützen kann. Weitere Fragen an den Michael? Aber einen technischen Hinweis? Ja, hopp. Die Basispiratin hat gefragt, ob sie zu hören ist. Ich habe sie nicht gehört. Basispiratin, kannst du ein Festnetz anrufen? Dann würde ich dir eine Mumblebrücke runterholen. Hier links eintragen, dann kann Danny darüber deine Wortmeldung einpflegen. Gut, zu was? Zu jetzt dem Thema Wortmeldung? Dann einfach nochmal probieren vielleicht zu reden. Kommt nichts, dann macht ihr beide das mit der Mumble Bridge. Und bis dahin gehe ich dann erstmal weiter in der Tagesordnung durch. Die Birgit ist entschuldigt für heute Abend, die ist auf einem TTIP-Event und vertritt da unsere piratigen Ideen von Transparenz und Teilhabe. Dann geht's weiter Demokratie und Wahlrecht unbesetzt oder Fragezeichen. Da, keine Ahnung, Asyl auch unbesetzt. Kultur und Medien. Haben wir da von dem Kultur- und Medienteam jemanden da? Sieht auch nicht so aus. Und damit wäre jetzt die Solsken dran, die den Patrick Breyer für Datenschutz vertritt. Und da ist ja schon ganz viel eingetragen. Ja, ich habe vorhin mit Patrick gesprochen. Der lässt sich entschuldigen. Der ist heute auf einer Veranstaltung. Und insofern übernehme ich das jetzt hier für ihn in Vertretung. Patrick war vergangenes Wochenende auf der Freedom Not 4 in Brüssel. Ich habe dort mal den Link zu der Veranstaltung auch reingepackt ins Pad. Das übergeordnete Thema, zumindest da, wo er in Gesprächsrunden war, war die neue EU-Kommission. Da war auch ein Vertreter derselben anwesend. Für die Piraten weiterhin anwesend waren der Chef der spanischen Piratenpartei und der MDL aus Niedersachsen, Frank Herrmann. Das, wie gesagt, ging es vor allem um die EU-Kommission. Es wurde eine Resolution erarbeitet, die auffordert, eben die Grundrechte und Menschenrechte zur Priorität zu machen und die unter anderem auch fordert, gegen sämtliche EU-Staaten vorzugehen, in denen es noch Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung gibt oder die dort auf den Weg gebracht werden im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens, was aus unserer Seite sicher sehr zu begrüßen ist. Diese Resolution und dieses Anliegen. Weiterhin wurde ein Vorgehen gegen Großbritannien aufgrund von Tempora, brauche ich jetzt glaube ich hier nicht weiter erläutern, in Rede gebracht und auf den Weg gebracht, weil mit der Begründung, dass eben das Tempora über das Notwendige zur Wahrung der nationalen Sicherheit hinausgeht, was sicher auch nur in unserem Sinne sein kann, also alles sehr begrüßenswert. Bei weiteren Fragen verwies Patrick dann einfach auf der Freedom Not 4 Webseite nochmal nachzuschauen. Ich weiß nicht, ob Markus, ich habe gerade das Pad vor Augen, wenn Markus hier noch im Raum ist, kann er das gerne gleich noch ergänzen, sofern er da irgendwie mit Frank noch drüber gesprochen hat und die sich ausgetauscht haben. Soweit erstmal dazu. Dann am kommenden Wochenende wird Patrick anwesend sein auf dem Netzpolitischen Kongress der Jungen Piraten in Hamburg. Das ist eine Veranstaltung, die mehr so Barcamp-Charakter hat und ich habe auch mal die Webseite so verlinkt und dort wird er einen Vortrag halten und dort geht es eben auch um Themen der Netzpolitik vorrangig und wie junge Menschen, wie man sie an das Thema heranführen kann, wie sie sich austauschen können und generell Informationen zu den Themen. Da schreibt er vielleicht auch, ob er dann nochmal was dann abschließen oder im Nachhinein zu schreiben kann oder das tun mag. Ich weiß jetzt nicht, ob das gestreamt wird. Müsste ich auch nochmal erfragen gegebenenfalls. Und dann ist Patrick des Weiteren morgen, das war vorhin schon in Rede, das hatte Christian schon hier erwähnt, den Aktionstag am 11.10. zu den Themen Opt-out-Day, TTIP und Co. Da habe ich auch die Webseite nochmal und weitere Infos verlinkt. Dort wird Patrick gemeinsam mit Stefan, also Sekor und so wie ich hörte, Paki ist auch noch dabei, werden die sich da mal ein wenig drüber unterhalten. Und Patrick wird vor allem in dieser Runde morgen einen Bericht bzw. eine rechtliche Bewertung zum Meldegesetz nochmal geben und nochmal informieren, worum es dabei überhaupt so geht und was da auch für Probleme mit verbunden sind. Fragen an Solsken? Keine Fragen an Solsken. Aber dann von mir nochmal die Bitte, dass wir das jetzt zeitnah gemeinsam aufarbeiten, wie wir zu den einzelnen Events aufrufen. Natürlich der Aufruf an alle Piratengliederungen bei allen diesen Events irgendwie mitzumachen, obwohl ich weiß, es ist sehr, sehr, sehr viel in unseren Themengebieten. Wir werden probieren, das von der Bundesebene mediell irgendwie zu begleiten. Müssen wir schauen, dass wir da möglichst flächendeckend Aktivität zeigen können. Ich habe gerade gesehen, dass Markus nochmal hochgekommen ist. Markus, vielleicht magst du den ersten Punkt zur Freedom No Fear noch ergänzen? Ich weiß ja nicht, worum es da geht. Ich bin gerade zugekommen. Ich habe nicht durchgängig zugehört. Okay, du bist auch nur schwer zu verstehen. Ich habe nur gesagt, dass Frank ja auch am Wochenende dort war und ich weiß nicht, ob ihr da euch auch in irgendeiner Form darüber ausgetauscht habt. So, ja. Meine Ausführung steht weitestgehend im Head. Dann, lieber Markus, bitte mit auf diese Aktionen drauf und nochmal der Solsken ihre Dinge im Pad nachlesen. Und wir freuen uns über jede Unterstützung. Wenn keine weiteren Fragen an die Solsken sind, würde ich weitergehen. Jens scheint nicht da heute Abend. Gleiche gilt für Ali, der ist auch entschuldigt. Dann hätten wir Bildung. Da steht was drin. Ja, da kann ich ein paar Takte zu sagen. Es hat sich also in der letzten Woche nichts weiter ergeben. Wir sind immer noch an der Planung für dieses große OER-Mambe, von der ich letzte Sitzung geredet habe. Ansonsten haben wir nächste Woche wieder unsere Sitzung und dann geht's weiter. Gut, das war kurz und knackig. Damit sind wir mit den Themenbeauftragten durch und können zu den laufenden Projekten gehen. Da haben wir jetzt von den Beauftragten für Projekte, glaube ich, keinen da, aber zu dem Aktionsblock also aus Niedersachsen wird gerne nochmal was gesagt werden und vielleicht können auch die anderen Landesverbände, sofern sie da zu diesem Aktionstag was geplant haben, auch noch ihre Informationen da reinpacken. Ich sehe gerade der Parsival. Parsival, magst du noch was zu Blockupy erzählen? Nein, kann ich im Moment nicht. War nicht dabei. Ich bin immer noch in Berlin und nicht in Frankfurt, also ich war nicht vor Ort. Tut mir leid. Kein Problem. Der Ausspiel ist noch hier, der könnte noch was zur Freedom of Fear erzählen. Wenn ihr da noch was nachtragen wollt, bitte. Hi. Bin ich hier hin zum Sprechen oder wo? Jetzt war ein bisschen laut im Hintergrund, sorry. Es war die Bitte von Solsken, noch was zu der Freedom of Fear zu ergänzen, dass wir da noch ein paar mehr Informationen bekommen, soweit ich das verstanden hatte. Ja, gut, also sie hat halt stattgefunden. Es waren, ich weiß nicht genau, ich glaube, Durchschnitt irgendwie 80 Leute da, sehr viele neue Gäste, aber wieder sehr dominierend von Deutschland, aber auch quer durch Europa immer wieder so die einzelnen Vertreter. Mal überlegen, es gab direkt am Anfang, am Freitag, sehr interessantes Gespräch mit Paul Nimitz, der in der Kommission arbeitet, der nochmal den Aufruf gemacht hat an die Community, sich zu beteiligen. Make yourself heard. Und daraufhin gab es dann in den Tagen Samstag, Sonntag Arbeit einer Resolution, die auch gemacht wurde und ihm übergeben wurde, damit er das in der Kommission weiterträgt, was er in Anführungsstrichen zugesagt hatte als Ende des Gesprächs, also dass er praktisch mit etwas, was Freedom of Fear übergibt, in der Kommission weiterarbeiten wird. Die müsste irgendwo öffentlich sein, den Link habe ich jetzt gerade nicht hier, aber den kann man sicherlich irgendwo hin tun. Ja, wäre cool, wenn wir den noch bekommen würden, dann können wir den auch noch ins Protokoll nachfügen. Aber danke für die zusätzlichen Informationen. Ich würde noch mehr, aber gut. Ist okay. Wollen wir noch länger? Ich weiß nicht. Ein ganz kurzer Hinweis noch. Ein ganz kurzer Hinweis zum Thema TTIP und CETA. Wurde auch nochmal von den Leuten aus dem Umfeld der NGOs in Brüssel gebeten, halt ganz deutlich auch auf CETA hinzuweisen. Wir haben ja den Action Day am 11. Oktober, habt ihr wahrscheinlich auch schon drüber gesprochen, dass da eine sehr große Gefahr gesehen wird, weil TTIP ist ja noch quasi in der Verhandlung, CETA ist aber fertig und dass viel Aufmerksamkeit für TTIP draufgegangen ist in der Normalbevölkerung. Man zwar vorgewarnt ist, aber jetzt deutlich eigentlich Widerstand gegen CETA organisieren soll. Ich weiß nicht, wie weit die Diskussion hier zu dem Punkt bei euch gediehen ist, aber wie gesagt, es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass das ganz stark in den Vordergrund gerückt werden sollte jetzt. Wunderbare Überleitung, das wäre nämlich genau der eine Punkt, zu dem wir jetzt noch gekommen wären. Wie gesagt, Aktionsblock am 11. Bitte zu allen Aktionen, zu den unterschiedlichen Themengebieten, die da am 11. laufen, wenn ihr da mit eurem Landesverband, mit eurer Gliederung an irgendwas teilnehmt, ja, dann macht selbst Bilder, macht selbst kurze Videos und schickt die an die Online-Redaktion, schickt die an die SG-Presse, schickt die an die Social Media, egal wohin von diesen Kanälen, die werden von den Piraten, die Öffentlichkeitsarbeit machen, gelesen. Und dann haben wir die Möglichkeit, die über unsere Bundeskanäle zu streuen. Bitte denkt da dran. Noch viel schöner wäre es allerdings, wenn ihr das vorher eintragen könntet in dem wunderbaren Pad, das der Danny gemacht hat. Das kann er auch gerne nochmal posten. Ich habe das nämlich jetzt nicht zur Hand. Beziehungsweise auch ins Pad schreiben. Das Vernetzungspad, Danny. Ja, Moment, kommt auch noch direkt da rein. Weil dann weißt du nämlich vorher Bescheid. Ist immer clever. Ich würde das gerne noch kurz ergänzen, was gerade gesagt wurde zu TTIP und CETA. Und da hatte ich ja heute ein längeres Gespräch mit unserem Bundestagsabgeordneten von der CDU, der auch ganz in der Diskussion gerne auf TTIP verwiesen hat. Und ich habe ihm mehrfach gesagt und hatte ihm ja auch den CETA-Vertrag ausgedruckt übergeben, jetzt geht es um CETA und nur darum. Denn die Schiedsgerichte zum Beispiel stehen ja direkt explizit im CETA-Vertrag auch drin. Und er sagte noch, aus seiner Sicht, CDU-Sicht, sei es wohl so, dass TTIP im Moment, dass sich da wenig tut, auch deswegen, weil die Amerikaner bald mit ihrem Wahlkampf beginnen und da keine Öffentlichkeit haben wollen. Zu TTIP. Sie haben Sorge, dass das im Wahlkampf ein Thema wird und deswegen die Verhandlungen für dieses Jahr wahrscheinlich erstmal auf Eis gelegt sind. Also es geht wirklich ganz konkret im Moment um das CETA-Abkommen mit Kanada. Und das sollte man auch klar herausarbeiten, auch gegenüber der Presse. Gerne nochmal zur Verstärkung. Alles, was ihr irgendwo, auch wenn es nur ein Infoabend bei euch im Kreis ist, in diesen Themengebieten tut, bitte kommuniziert es an die Bundesebene. Wir sind unglaublich dankbar für alles, was wir da als Input bekommen, weil wir haben eine 24-Stunden-Kommunikation und wenn halt eben nichts aus der Basis herauskommt, dann müssen sich die Social-Media-Leute irgendwas ausdenken und das ist meistens nicht so gut wie tatsächliche Aktionen von Piraten. So, aber damit wären wir dann, glaube ich, auch komplett durch. Wenn nicht jemand noch ein wichtiges Thema hat, was wir auf jeden Fall behandeln sollten. Gut, Sitzung die nächste, wie immer nächste Woche. Nochmal der kurze Hinweis, die Adressen für die Social Media, also für die Öffentlichkeitsarbeitskanäle, an die ihr schicken könnt, sind ab Zeile 237 nochmal aufgelistet. Also einfach Copy-Paste, saven und dann befüllen, da könnt ihr gar nicht genügend Mails hinschicken. Und damit schließe ich die Sitzung und lade euch alle herzlich ein, nächste Woche wieder teilzunehmen und jetzt vielleicht noch das Ende der Sitzung da oben zu Kurdistan mitzubekommen. Vielen lieben Dank für eure Teilnahme und euer Engagement. Gut, dann beende ich jetzt die Aufnahme, wenn niemand was dagegen hat. Wunderbar, aus damit. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.